kann ich weiterleben. Es muss was Schönes geben, im Paradies bei Adam und Eva beim Garten Eden. Es gibt Gewalt, Krieg, Schicksale, die uns treffen. Und aus Instinkt will sich jeder Mensch mit jedem messen. Frieden ist ein Fremdwort für diese Welt. Ich kenne keinen Ort, an dem sich die Dunkelheit erhält. Auch wenn es euch gefällt, ich bin mein eigener Held. Ich brauche nichts, das mir das Gefühl von Macht erstellt. Wir müssen Kleider tragen und keiner kann es wagen, irgendetwas gegen diese Politik zu sagen. Wir müssen alle an die Arbeit für ein Blatt Papier, auf dem nicht mal 1000 Euro steht, was will ich hier? Wir müssen Scheiße reden, um den Respekt zu kriegen. Hast du die Machtpapiere, dann kannst du die Welt besiegen. Das Leben fängt erst dann an, wenn man in Rente ist. Doch wenn du älter bist, ist das Leben langweilig. Die Zeit ist reif für nach vorne blicken, wär gut für mein Rücken. Es fühlt sich an, als würde diese Welt die Peitsche zücken. Wir werden von der Politik gesteuert. An der Macht ist die Person, die es weniger als wir bedauert. Hätte Eva nicht in diesen Apfel reingebissen, würde keine Menschenseele dieses Paradies vermissen. Wir vermissen nichts, denn wir kennen es nicht. Auch wenn das Leben besser wird, Menschen werden's nicht. Denn es ist Sturheit in unserem Kopf. Wir leben nur ein Leben und verschenken es an unseren Boss. Schupfen bis die Knochen brechen. Und das jeden Tag, keine Zeit für diese Dinge, die du wirklich magst. Und wo ist Liebe nur geblieben? Denn ich spür den Hass, immer diese Blicke. Ganz egal, ob du mal gar nichts sagst. Darum glauben viele Menschen nicht an diesen Gott. Denn jeder wartet auf ein Wunder, aber flirt. Die Zeit ist